Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo und herzlich willkommen beim 51. Monatsrückblick des anarchistischen Radios Berlin. Mit dem Dezemberrückblick 2016 und wir sind mit neuen Vorsätzen ins neue Jahr jetzt 2017 gestartet. Genau, wir haben unser Konzept und unsere Arbeit überdacht und wir wollen im neuen Jahr intensiver in Schwerpunktthemen einsteigen und uns mehr einen Kopf schon im Voraus machen, was wir denn in unserem Podcast so monatlich präsentieren möchten. Ja, wir haben auch viele andere Ideen gesammelt. Wir haben nämlich eigentlich viele Ideen, die wir umsetzen wollen, zu denen wir noch nicht dazu kommen, aber dazu gehören. Ja, Stichwort Kulturpodcast, Themenpodcast, interaktivere Formate, Kiezradio und was auch immer dir einfällt. Ja, ich kann mir vieles vorstellen. Allerdings, das erfordert natürlich ein bisschen mehr Leute, als die wir bislang sind. Genau, und deshalb aufgewacht suchen wir dich. Genau du. Ja, du gerade zuhörst. Du bist gemeint. Genau, komm zu uns hinter das Mikro. Du denkst wahrscheinlich, Radio, ich habe noch nie Radio gemacht. Klingt kompliziert. Das macht nichts. Wir sind ja gar kein Radio, wir machen Podcast. Eben. Und wenn die dann auch mal im Radio kommen, naja, damit haben wir ja nichts mehr zu tun. Also meldet euch einfach. Das ist vielleicht ein guter Augenblick auch mal zu sagen, nochmal, was unsere E-Mail ist. aradio-berlin@riser.net oder von mir aus auch bei Twitter, aber schreibt uns lieber eine Mail. Twitter wäre @aradio_berlin. Genau, da wir für dich aber nur so seltsame Stimmen sind, die mal monatlich zu dir sprechen, haben wir jetzt auch die Möglichkeit geschaffen, uns kennenzulernen, denn es gibt ein großes Soli-Event-Programm im Januar. Ja, wir sammeln Geld für Radiovernetzung und da haben wir ein paar Events, die wir diesen Monat organisieren, in Berlin, selbstverständlich. Näheres dazu erfahrt ihr aber in der Abmod, also am Ende vom Podcast. Obwohl wir uns jetzt auf Schwerpunktthemen fokussieren wollen, sind wir natürlich immer noch einen Monatsrückblick. Und was haben wir denn da so? Trump ist immer noch Thema, wer hätte es gedacht. Ist ja immer noch nicht wirklich im Amt. Das soll am 20. Januar passieren. Und passend dazu gibt es eine Kampagne, hauptsächlich in den USA, die Disrupt J20-Kampagne, die in vielen Städten der USA zu Protesten aufruft, um einen friedlichen Übergang möglichst zu verhindern, um ein Zeichen zu setzen, dass dieser Präsident, auch wenn wir mit dem parlamentarischen System nun wirklich nicht viel am Hut haben, dass der schon auch eine Zäsur darstellt in Bezug auf Rassismus, Chauvinismus, White Supremacy. Ich denke, ihr wisst ein bisschen, worum es geht. Wir haben auch eine interessante Leseliste auf Englisch auf unserem Blog für euch bereitstehen. Da könnt ihr euch gerne noch zu diesen ganzen Themen auch noch informieren. Aber natürlich ist auch die Frage, und passiert eigentlich auch was in Europa? Aber warum soll was in Europa passieren? Also, wir haben ja hier immer noch unseren eigenen Rechtsruck. Da müssen wir ja nicht in die USA gucken. Da denke ich an Orban in Ungarn oder Front National in Frankreich. Die AfD hierzulande, da gibt es ja genug. Also, ich glaube, da fokussieren wir uns in Europa eher auf den Domestic-Rechtsruck. Ja, Rechtsruck überall? Nein, nicht überall. Ein kleines Dorf wehrt sich und schwimmt gegen den Strom. Und bald, nee, jetzt schon, haben wir die R2G-Koalition in Berlin. Die linke Volksfront. Und von der werden wir ja wohl alles Tolle erwarten. Und schon gleich hat sie am Anfang ihrer Legislaturperiode ja total den Knaller gelandet zum Thema Einbindung der sozialen Bewegungen. Ach ja, ja, ja, André Holm darf ja Staatssekretär werden, nicht wahr? Wir erinnern uns, Stasi-Offiziersanwärter, na gut, das ist uns erstmal egal, aber dann im militante Gruppe-Verfahren angeklagt, also auf jeden Fall jemand aus der ganz radikalen Linken ist auch Teil dieser Koalition, das heißt, hier werden Zeichen gesetzt. Ja, Zeichen, wie wir sie eigentlich eher zu Genüge auch aus lateinamerikanischen Ländern kennen, wo im letzten Jahrzehnt ja sehr viele linke Regierungen an die Macht gekommen sind und ja, durch diese Einbindungsarbeit tatsächlich den sozialen, nicht-parlamentarischen Bewegungen ziemlich das Wasser abgegraben haben. Wir können eigentlich nur hoffen, dass das hier nicht passiert. Naja, und ich meine, was macht diese Koalition so? Ich habe gehört, es sollen mehr Polizistinnen angestellt werden. Mehr Polizistinnen, das ist ja wohl das Letzte. Unter den Linden wird autofrei. Darauf haben wir ja schon lange gewartet. Mehr Blitzer, Raser sind auch ein Thema. Also linke Politik auf ganzer Linie, würde ich sagen. Ja, aber warte. Ich meine, da passiert doch viel Wichtigeres in Berlin. Ich meine, hat doch jeder gehört, oder nicht? Sozialer Wohnungsbau? Wohnung für alle? Nein. Das Thema Nein. Anschlag. Thema Angriffe. Ach so, ja. Trotz des kleinen Dorfs, was ich... standhaft dem Rechtsruck entgegenstemmt, hatten wir auch hier in Neukölln im Dezember verschiedene Anschläge von Nazis. Unter anderem auf eine Kollektivkneipe, Cafetisch, einen Buchladen und zwei Privatwohnungen. Also in der Nacht vom 11. auf den 12. Dezember. Dann noch am 26. einen weiteren Angriff auf eine Privatwohnung eines Antifaschisten, der zurzeit in Dresden wegen Aktionen bei Dresden Nazifrei immer noch vor Gericht steht. Ja, und natürlich geht es in der Presse ja auch viel um den sogenannten Terror und gemeint das damit der Anschlag am Breitscheidplatz. Du meinst dieses nationale Weihnachtsgeschenk? Ich meine, die deutsche Nation wartet doch seit 15 Jahren, dass es endlich einen islamistischen Terroranschlag geben würde. In der Zwischenzeit hat es den NSU gegeben, falsche Richtung. In der Zwischenzeit haben diverse Geflüchtetenunterkünfte gebrannt. Auch das kehrt man ja lieber unter den Teppich. Das ist ja auch nicht der richtige Terror. Obwohl man da auch ein Terrorverfahren eröffnen musste und so, geht dann auch nicht ohne. Genau. Aber dann, nach 15 Jahren, endlich, gibt es dann doch mal den richtigen Terror, den islamistischen Terror, auch hierzulande. Und rechtfertigen eigentlich endlich alle Verschärfungen in der Überwachung, in der Repression, in Gesetzen so. Weil jetzt 12 Leute überfahren worden sind, was auf jeden Fall bedauerlich ist. Ja, tatsächlich haben wir von einer erhöhten Polizeipräsenz jetzt erstmal nicht so viel bemerkt. Jedenfalls die Leute, die nicht in Charlottenburg wohnen. Oh, hier war ganz viel Polizeipräsenz. Ja, mit Maschinenpistolen und so. Wahrscheinlich hat es auch damit zu tun gehabt, dass die Polizeikräfte erstmal zu einer anderen Aktion zusammenrücken mussten, weil ja auch, war das am Tag danach? Es war am Tag danach. Am Tag danach wurde ja eine Zwangsräumung mit Polizeigewalt durchgesetzt. Die Zwangsräumung von Tom. Ja, genau. Und das ist ja auch, weil wir uns auch vom Terrorismus bezüglich hier nicht von der offenen Gesellschaft abbringen lassen dürfen und so weiter. Und vom Rechtsstaat insbesondere kann das natürlich nicht sein, dass so ein Titel dann nicht vollstreckt wird. Und dementsprechend waren dafür auf jeden Fall genügend Polizistinnen und Polizisten verfügbar, ja, um gegen massiven Prozess zum Glück diesen Eigentumstitel durchzusetzen. Ja, aber mittlerweile kriegt die Presse ja auch wieder den richtigen Drive. Passend zum eben besprochenen titelt beispielsweise der Berliner Kurier direkt über einen Artikel zum mutmaßlichen Attentäter vom Breitscheidplatz. Ein Artikel, wo es heißt Graffiti-Anschlag. Auf die U-Bahn. Auf die U-Bahn. Eine U-Bahn in Berlin wurde zugetaggt mit einer klaren Message, wo angeprangert wurde, die Schuld der EU am massenhaften Sterben von Menschen beim Versuch der Überfahrt über das Mittelmeer. Und ja, auch das ist natürlich ein ganz heimtückischer Anschlag. Sicherlich. Verkehrte Welt. Aber das kennen wir ja schon. Nun gut, dann wollen wir die Nachrichten aus der Welt und aus Berlin hinter uns lassen und zum Programm unseres Monatspodcasts übergehen. Ja, wie schon erwähnt, haben wir dieses Mal ein Schwerpunktthema. Das Schwerpunktthema ist dieses Mal das Thema Spitzel. Wir haben da mit verschiedenen Leuten gesprochen, anderes Audiomaterial hinzugezogen und bieten euch da einen interessanten Blickwinkel auf dieses Thema. Genau, und darüber hinaus bleibt es bei altbekannten Formaten, wo herrscht Anarchie, auch im Dezember. Und natürlich haben wir auch noch einen Linktipp. Aber beginnen wollen wir mit einem Beitrag zu einer Aktion in Gran Canaria. Viel Spaß! Wir haben in einem der letzten libertären Podcasts kurz die Anarchistische Föderation von Gran Canaria und ihren Kampf um Wohnraum auf dieser spanischen Insel erwähnt. Die Gruppe hat Anfang Dezember 2016 einen Erfahrungsbericht von einer ihrer letzten Aktionen veröffentlicht, den wir übersetzt und hier in Form eines kleinen Hörspiels einem breiteren Publikum zur Verfügung stellen wollen. Viel Spaß! Musik Chronik einer Zwangsräumungsblockade. Das Handy klingelt. Es ist 23.30 Uhr. Es ist eine gespeicherte Nummer. Die Nummer von einer Familie, die wir im Februar beraten haben. Wir haben ihnen Ratschläge und Tipps gegeben, aber sie haben sich nie wieder gemeldet. Die Stimme auf der anderen Seite der Leitung klingt brüchig, besorgt. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich glaube, sie hat geweint. Rita, den Namen haben wir ausgesucht, damit wir die Geschichte überhaupt erzählen können. Rita also sagt mir, dass sie am Donnerstag zwangsgeräumt werden soll. Wir haben Dienstagnacht. Die Zwangsräumung richtet sich gegen sie, ihren Partner und ihre 4 minderjährigen Kinder. Die vergangenen Monate hat sie mit inkompetenten Anwältinnen, fruchtlosen Verhandlungen mit dem Hausbesitzer, einem Spekulanten mit mehreren Gebäuden und auf irgendeiner Versammlung von Kollektiven und Plattformen verplempert, wo sie keine Hilfe erhalten hat. Das ist doch nur ein Mietfall. Naja, ohne Presserummel lohnt sich das nicht. Die Benachrichtigung erreichte sie bereits vor 26 Tagen. Der Pflichtverteidiger und ein weiterer befreundeter Anwalt sagten ihnen, dass es aussichtslos sei, dass sie ausziehen sollten. Aussichtslos? Völlig aussichtslos. Die sogenannten Verhandlungen waren eher ein Flehen und Bitten an den Besitzer. Verzweifelte, aber nutzlose Versuche. Am Dienstag, als keine weiteren Optionen mehr vorhanden waren, erinnerte sie ein Wohnraumaktivist an die Anarchistinnen. Sie sind, was sie sind, aber sie haben bisher noch jede Zwangsräumung verhindert, sagt er ihnen. Aber gibt es denn noch Zeit, was zu machen? Das fragen sie sich und ich frage es mich auch. Ich sage Rita, dass wir uns am nächsten Tag in der Früh treffen. Ich rufe die Genossinnen an für eine Notversammlung. Fast niemand kann. Die Mehrheit hält das Ganze, jedenfalls informell, für aussichtslos. Ich auch. Wir gehen trotzdem zum Treffen, um mehr Infos zu erhalten. Am Mittwoch erklärt uns Rita erneut den Fall. Wir rufen uns wieder in Erinnerung, was sie uns im Februar erzählte. Ihr Partner spricht nicht. Er ist gebrochen, niedergeschlagen, gehemmt. Und der Besitzer ist ein Vermieter mit mehreren Gebäuden. Mit seinen etwa 50 Jahren besitzt er mittlerweile mehrere Häuser und Wohnungen im Süden der Insel und wenigstens 2 Villen. Fast alles geerbt. Er hat noch nie gearbeitet, hat immer von den Mieteinnahmen gelebt. Die Hälfte des Jahres verbringt er in einem Haus auf der anderen Seite der Insel. Offensichtlich braucht er das Gebäude nicht zum Wohnen. Wo wir so alle Einzelheiten des Falles erfahren, kommen wir zum Ergebnis, dass wir nicht untätig bleiben können. Die anderen Genossinnen denken dasselbe. Wir beraten uns und entscheiden weiterzumachen. Die Föderation unterstützt das Ganze virtuell, aber in Wirklichkeit sind wir nur 4. Nur 4, die hingehen werden. Aus privaten und beruflichen Gründen können wir in so kurzer Zeit nicht mehr Leute zusammentrommeln. Wir schauen uns das Haus an. Die Zugänge. Check. Die Art der Türen. Check. Wie die Straßen der Umgebung liegen. Check. Wie das Stadtviertel aufgebaut ist. Check. Wir fragen nach einer möglichen Unterstützung durch die Nachbarschaft. Nein, leider nicht. Ist ja auch schon so spät. Wir sammeln in aller Eile unsere Materialien zusammen und legen alles schon mal für den nächsten Morgen bereit. Das Ganze sieht nicht gut aus. Angst, Beklemmung, Zweifel. Das kann die erste Zwangsräumung werden, die wir nicht aufhalten können. Neue Verhaftete und neue Strafgelder. Und die Familie auf der Straße. Wir fragen, ob es nicht besser wäre, das Ganze abzubrechen. Ein Genosse sieht das so und zieht es vor, nicht zu kommen. Wir sind nur noch zu dritt, mit Rita und ihrem Partner. Weitere Familienangehörige werden nicht kommen, aber wenigstens haben sie die Kleinen aufgenommen. Es gibt keine Zeit mehr, Medien zu diesem möglichen Lynchmord dazu zu laden. Wir fragen bei einem bekannten Journalisten nach. Zu früh, die werden nicht kommen. Wir sind alleine. Wir schlafen wenig und schlecht. Um 6 Uhr Donnerstag früh sind wir da. Kaffee für 5 Personen. Die Familie betrübt. Bange Blicke. Die Atmosphäre ist angespannt. Noch mehr Zweifel und Ängste. Auch am Morgen sieht die Sache finster aus. Aber irgendwie raffen wir uns auf. Los, es bleibt nicht viel Zeit. Wir hören auf nachzudenken. Wir verlassen uns auf die Automatismen. Wir geben den Nachbarn Bescheid, dass wir uns drin verbarrikadieren werden, damit sie das Haus verlassen können, solange noch Zeit ist. Als Blockadeprofis, als kleiner Arbeitstrupp legen wir los und arbeiten konzentriert. Wir verlegen Streben, nageln Bretter und Leisten an, Platten und Schweißgerät. Wir sichern das Fenster. Die Atmosphäre wird lockerer, die Anspannung legt sich. Es wird plötzlich gelacht. Ich mache den Clown und es funktioniert. Wir sehen uns schon auf einem Segelschiff, wie in einem Piratenfilm. Sichern Sie die Luke, Bootsmann. Nach und nach wird die Angst von einer seltsamen, zurückgehaltenen Euphorie abgelöst. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. Wir singen eine ganz eigene Version von A las Barricadas, die wir nach jeder Zwangsräumung immer weiter verfeinert haben. Die Betroffenen sind am Ausflippen. Wir arbeiten weiter. Wir geben einer Nachbarin Bescheid, die ein Fenster mit Blick auf die Straße hat, damit sie uns Bescheid gibt, wenn die Gerichtsabordnung eintrifft. Wir geben ihr meine Handynummer. Und dann warten wir darauf, dass uns die WhatsApp-Nachricht vom Kommen der Bösen informiert. Halbe Stunde später laufen sie auf. Es ist lokale Polizei dabei, eine Rechtshilfe und der Anwalt des Besitzers. Sie klopfen. Wir antworten. Dies ist eine Blockade und ihr kriegt uns hier nicht lebend raus. Ja, wir fahren auch die richtig dramatischen Geschütze auf. Es kommt ein Schlosser, der die Tür zwar nicht öffnen kann, aber das Schloss zerstört. Die lokalen Cops probieren es. Eineinhalb Stunden später kommen auch die von der Nationalpolizei. Sie schaffen es nicht. Drinnen wird uns langsam warm. Draußen Beleidigungen und Verwünschungen. Verdammte Scheiße! Ihr dummen Hausbesetzer. Sie zerstören die Scharniere. Sorgenfalten. Haben alle die Nummer vom Anwalt in der Hosentasche? Frage ich. Ja. Ja? Wir hoffen einfach, dass die Schweißnähte halten und es sonst die Gerümpelbarrikade dahinter tut. Wenigstens so lange, dass wir es aufnehmen können, wie sie eindringen. Eine weitere Stunde verstreicht. Nichts. Durch einen seitlichen Spalt der ramponierten Tür wird ein Zettel durchgeschoben. Der Anwalt des Besitzers möchte verhandeln. 6 Monate könnt ihr noch zur Miete bleiben. Dann müsst ihr raus. Wir raten ihnen davon ab. Woohoo! Die Familie ist begeistert, euphorisch. Sie umarmen sich vor lauter Glück und nehmen das Angebot an. Es ist ein bittersüßer Beigeschmack. Kommen Sie jetzt heraus. Wir bestehen auf unseren Bedingungen. Wir werden es tun, aber erst nach 14 Uhr und wenn die Straße vollständig wieder frei ist. Um 14 Uhr nehmen wir das Schweißgerät und befreien die Tür von der Absperrung, damit die Nachbarn raus können. Wir halten jedoch nicht unser Wort, sondern verziehen uns über eine Garage, gut abgesichert, damit wir jedem Polizeihinterhalt aus dem Weg gehen. Wir verabschieden uns von dem Pärchen, das sehr dankbar ist und sich als Sieger fühlt. Wir feiern nicht. Wir sind zufrieden damit, unverzerrt rausgekommen zu sein, das Ganze überlebt zu haben. Wir machen weiter mit unserer Arbeit als stille Heckenschützen, die Schlachten schlagen, die es auf keine Titelseite schaffen. Und mit denen wir jenen, die unterdrückt werden, etwas Zeit verschaffen. Eines Tages wird es uns nicht mehr gelingen. Aber dieser Tag muss erst kommen. Anarchistische Föderation von Gran Canaria, Dezember 2016. Erreichen könnt ihr die Leute der Föderation auf ihrem Blog unter anarchistasgc.noblogs.org, buchstabiert ANARQUISTASGC, oder per Mail unter ebenfalls anarchistasgc@autistici.org sowie bei Twitter unter @FAGC_anarchista. Es ist der Albtraum vieler Aktivistinnen, dass Menschen aus ihren Politgruppen, aus ihrem persönlichen Leben von einem Tag auf den anderen verschwinden und später sich herausstellt, dass das Polizeibeamtinnen waren. Das hat es in der Vergangenheit gegeben, beim ganz prominenten Fall von Mark Kennedy in Großbritannien. Oder in der Vergangenheit sind in der Bundesrepublik in Hamburg mehrfach verdeckte Ermittlerinnen aufgeflogen. Hier in Berlin erstaunlicherweise nicht. Ja, wir haben erstmal angefangen mit dieser Geschichte von Mark Kennedy als Aufhänger, uns mit verschiedenen Leuten unterhalten, darunter mit jemand, der tatsächlich Mark Kennedy kannte und von ihm bespitzelt wurde, aber auch andere Leute, die sich damit auskennen, und versucht, ein paar wichtige Themen dabei zu behandeln. Angefangen damit, wie diese Spitzel überhaupt in die Bewegung reinkamen auch tatsächlich. Weiter auch über tatsächlich Tricks, die psychologische Tricks, die dabei angewendet wurden, um das Vertrauen auch zu gewinnen von Aktivisten. Genau, dann werden wir ein bisschen erfahren, wie diese internationale Polizeizusammenarbeit funktioniert, die Vernetzung des Ganzen und dann letztendlich natürlich auch zu der Frage, wie man verdeckte Ermittlerin erkennen kann oder man auch als politische Gruppe damit umgehen kann. Mitte Oktober wurde bekannt, dass die Aufnahme Deutschlands in die Pitchford Inquiry, ein Untersuchungsausschuss in England, in dem das Wirken von Polizeispitzeln aufgeklärt werden soll, abgelehnt wurde. Das Bundesinnenministerium hatte um Teilhabe in der von Sonderermittler Christopher Pitchford geleiteten Untersuchung gebeten, weil beispielsweise der 2010 aufgeflogene Polizist Mark Stone, auch bekannt als Mark Kennedy, unter anderem auch in Deutschland aktiv gewesen war. Der Geheimpolizist war ursprünglich in die Nottinghamer Umweltschutzszene eingeschleust worden, bewegte sich aber auch in anderen Ländern wie eben Deutschland, aber auch in Irland, Island oder den USA. Dabei beschränkte er sich nicht nur auf die Umweltbewegung. Im Zuge der Anti-Globalisierungsbewegung tauchte er ebenfalls bei den Anti-G8-Protesten 2005 in Schottland und 2007 in Heiligendamm auf. Wir haben das zum Anlass genommen, um mehr über Polizeispitzel herauszufinden. Dazu haben wir zum einen mit Jason Kirkpatrick gesprochen. Der Amerikaner lebt seit 2003 in Berlin, ist einer der über 200 Zeugen des britischen Untersuchungsausschusses und war zeitweise mit Kennedy befreundet. Wir wollten von ihm wissen, wie er den Spitzel kennengelernt hatte. In 2005, ich hatte Aktivisten von England befreundet, oder ich konnte die schon seit langem. Und da war dieses Gay-Act-Gipfel in Schottland und das auch das große Protest in Schottland 2005. Und ich hatte Kontakt mit diesen britischen Aktivisten, hat gesagt, dass wann das 2005 Gay-Act-Gipfel und Protest fertig ist, ich wollte mit anderen hier anfangen, das deutsche Mobilisierung anzufangen, so spät 2005. Und ein Freund von mir hat gesagt, hey Jason, bitte komm mal rüber, wir machen eine Infotour durch Irland, in Nordirland, und wir machen mehrere Veranstaltungen und sagen, was das Gay-Act ist überhaupt und warum Leute sollten überhaupt Protest machen, mit Schwerpunkten damals vom Schuldenerlass in Afrika und Klimaschutz, die wollte Druck ausüben an das Gay-Act und Tony Blair und so weiter und George Bush. Und ich sagte, ja, ich mach mit, ich wollte lernen, wie das Protest dort organisiert war. Oder, ja, war. Und diese Freundin von mir hat gesagt, naja, wir selber haben nicht so viel Geld, aber ein Freund von uns hat ein bisschen Geld in ein Auto, der heißt Mark Stone, hat die gesagt. Und er hat uns angeboten, uns zu fahren durch ganz Irland. Er hat ein großes Auto. Komm mit, wir haben es geklärt, da gibt es Platz für dich und komm mal rüber. Das habe ich gemacht. Und er hat Mark Kennedy in Dublin kennengelernt. Und dann, wir haben gefahren in sein Auto, ja, durch Westirland und zur Belfast, und wir haben praktisch in sein Auto gewohnt oder ja, nicht gezeltet, aber wir haben gereist zusammen, ich weiß nicht, 4 oder 5 Tage lang, und haben einander dann in diese 4 oder 5 Tagen ganz gut kennengelernt. Und dann hat er danach mehrmals gesehen in Schottland, und er hat mich besucht in ein kleines Büro, ich hatte organisiert in Edinburgh. Danach, der hat dann gesagt, nach der Protest in 2005, der hat gesagt, Jason, du hast gesagt, dass du organisierst ein ganz großes Protest in Deutschland. Und ich glaube, wir hier in England konnten viel lernen von den deutschen Aktivisten. Kann ich dich besuchen in Berlin? Und ich habe gesagt, natürlich damals, ja, Mark, mein gutes Kumpel, hat ich gedacht. Und der hat rübergekommen, der war auf mehreren Gipfeln und bundesweit Terminen, meinte ich nicht Gipfeln, aber Terminen vom Dissent-Netzwerk. Und naja, über Jahre, das so insgesamt 4, 5 Jahren, können wir einander. Und ich hatte damals gesagt, Wir waren ganz gute Freunde. Inge Freundin, hat er auch gesagt, so really close friends. Und ja, das ist, wie ich hatte ja kennengelernt. Außerdem hat uns interessiert, welche Methoden GeheimpolizistInnen nutzen, um ihren Zielobjekten näher zu kommen. Yes, es kommt raus, in Deutschland, teils aber auch mehr in England, weil es ist nicht nur Mark Kennedy aus Spitzer, das ist rausgeflogen, aber inzwischen, ich glaube, die britischen Aktivisten haben 17 Spitzeln geoutet und da war viel Druck ausgeübt auf die britische Polizei in den letzten Jahren. Warum machen diese Spitzeln solche, warum machen die sowas? Besonders unter nicht gewalttätigen Aktivisten wie Klimaschutzaktivisten, Antiglobalisierungsaktivisten, auch früher Anti-Apartheid-Aktivisten. Und da war viel Druck ausgeübt und Leute wollten das alles aufklären, was ist passiert. Und inzwischen gibt es auch ein Whistleblower, ein Ex-Spitzel, der war auch sozusagen in der gleichen Einheit von Mark Kennedy, aber früher. Und der hat gesagt, wie die waren trainiert. Und wir haben gelernt inzwischen, dass ein Trick ist, dass die Spitzeln wurde Aktivisten spiegeln und das ist eine Taktik, das der Mark Kennedy hat deutlich benutzt. Und ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, wenn ein Aktivist sagte, ich liebe Punkrock, dann der Spitzel sagte, oh, ich auch, ich liebe Punkrock gerne, gehen wir auf ein Konzert. Oder jemand sagte, ich mag Hertha, St. Pauli ist meine lieblingste Mannschaft. Dann Mark Kennedy hat gesagt, ich liebe St. Pauli. Und dann später jemand sagte, ich liebe Drum and Bass Musik. Und Mark Kennedy sagte, ich auch. Und das funktioniert. Und leider funktioniert das immer, weil das ist, wie normale Leute funktionieren. Und wir erwarten nicht, dass ein anderer Mensch ist so trainiert. Und wir müssen das auch wissen, dass Kennedy, Mark Kennedy und seine Einheit damals oder bis heute, die haben die beste Training von der ganzen britischen Stadt, auch in Deutschland. Wenn jemand ein Spitzel ist, die sind nicht ein Polizist vom um die Ecke der nächste Polizeistation, nein. Die wissen, die sind trainiert in den besten Spionage-Tricks von dieser ganzen Stadt. Die sind ein Staatsspitzel und wir wissen, dass Spitzelei, das ist nicht was Neues, es ist nicht seit letzten 5, 7 Jahren, aber wir wissen vom Stasi und ganz viel Erfahrung in Deutschland, die haben viele Methoden wie dieses Spiegel Tricks und die benutzen die und setzen sie ein und die tauschen aus. Auch die britische Spitzel und deutsche Spitzel. Das ist wirklich von meiner Seite dann wirklich schlimm. Trotz der ganzen Untersuchungen ist bisher unklar, was Kennedy hier in Deutschland und speziell in Berlin gemacht hat. Auch Jason weiß darauf nur eine teilweise Antwort. Mit mir, also ich habe ja kennengelernt, wir haben fast ausschließlich Anti-Gejagd Aktivismus gemacht. Aber was ich fand komisch, nach das deutsche GEAK-Gipfel in 2007, der hat mich besucht einmal, ich habe vergessen genau wann, das war 2008 oder so, und wir waren in Friedrichshain, hatten Kneipen besucht und dann der hat mich gefragt, einmal, Jason, kannst du irgendwelche so Buser-Nazis, do you know any really bad Nazis? Und der hat vorgeschlagen, dass wir können jemanden kaputt machen oder we can go sort them out. Er hat gesagt, ich habe ein Crew, wir können alle rüber von England kommen und zusammen jemanden, so, was ich habe verstanden, ist dann schlagen oder angreifen irgendwie. Und ich dachte, ich habe falsch verstanden oder nicht wirklich gehört, weil wir haben niemals über Antifa oder Buser-Nazis wirklich geredet, nur über Gay-Akt-Gipfel und Protest. Und der hat gesagt, ich konnte rüberkommen mit deinem Crew, wir können jemanden so kaputt machen oder we can sort them out. Und ich habe gedacht, was, nein, und ich war ein bisschen überrascht und dachte, nee, überhaupt nicht, und das kam auf einmal und so plötzlich, und das war ein von den einmal, wo ich habe gedacht, ey, etwas hier ist ein bisschen komisch und stimmt nicht, und jetzt, das kommt raus später, dass der war ein Spitzel, ich würde sagen, auf Englisch, he was trying to entrap me, ich weiß nicht, wie man sagt das auf Deutsch, entrap, der hat so als Agent Provocateur agiert. Und ja, das ist meine Meinung jetzt. Ich glaube, dass der hat versucht, mich irgendwie zu schieben, dass ich würde was illegal tun, sodass ich würde in den Knast landen. Und auch dann muss man fragen, warum würde ein britischer Spitzer nach Deutschland kommen und solche eine Frage stellen an jemanden, das hat nirgendwas, niemals was mit Antifa gemacht. Oder ja, ich bin auf Anti-Nazi-Demos manchmal, aber sowas habe ich nicht gemacht. Und auch in diesem größeren Zeitraum, ich wusste, dass ich war unter Beobachtung irgendwie. Weil ich hatte mehrere Veranstaltungen organisiert. Und dann kommt manchmal jemand, die sieht komisch aus und die sitzen in der letzten Reihe, schreiben ganz viele Notizen und irgendwelche Veranstaltungsgastgeber fragt manchmal, hey Jason, weißt du, wer die sind? Die sehen komisch aus. Und dann man denkt, okay, das ist irgendwie ein Informant oder Spitzel. Und ich wusste in diesem größeren Zeitraum, okay, ich muss wirklich aufpassen, tu nichts Illegales. Und dann, von der hat das gefragt, plötzlich, ich dachte, das ist aber ein bisschen komisch. Doch wer bespitzelt hier eigentlich und warum? Wir haben dazu auch mit Matthias Monroy, einem Berliner Aktivisten, gesprochen. Matthias hat Kennedy ebenfalls getroffen und schreibt heute unter anderem für das Magazin Zilip. Naja, so Spitzeleinsätze müssen schon von langer Hand angebahnt werden. Das betont die Polizei auch immer, dass das also ein sehr sensibler Bereich ist, wo man behutsam vorgehen muss. Man muss die Leute also entsprechend auswählen. Von einem Fall in Heidelberg ist bekannt, dass das eine Entscheidung ist, die die relativ früh treffen, wenn sie in der Ausbildung sind, welche Laufbahn sie gehen. Also ist ja klar, erstmal entscheidet man sich sowieso, ob man zum Beispiel in den Streifendienst oder in den kriminalpolizeilichen Dienst beispielsweise geht, also eher einen Bürojob hat. Und der Spitzel dort hat sich dann eben entschieden, also ist wahrscheinlich gefragt worden, ob er verdeckt ermitteln wollen würde. Und dann gibt es eine mehrwöchige Ausbildung, wahrscheinlich gibt es dann auch Zusatzmodule. Also erstmal grundsätzlich, dann wird dir halt erklärt, wie du deine Tarnidentität pflegst, was du beispielsweise tust, wenn du auffliegst, wenn es so Konfrontationsgespräche gibt. Beispielsweise, was du dann sagst, was du nicht sagst. Also das wissen wir von einem britischen Spitzel zum Beispiel, dass der halt beispielsweise, es gab da so ein Konfrontationsgespräch, wie übrigens auch bei dem in Heidelberg, es ein Konfrontationsgespräch gegeben hat und wo die dann halt anfangen zu weinen und dann Zugeständnisse machen, um sozusagen die Gefahr aus dieser Situation rauszunehmen. Also was einem da auch beigebracht wird, ist halt, dass die Unversehrtheit, das Leben des Spitzels ist natürlich das allerhöchste Gut. Übrigens auch die Tarnidentität, also die Polizei, die Regierung würde nie rausrücken von sich aus, wer die Person ist. Also wenn die dann mal vor Gericht auftreten, dann sind die immer kodiert. Also entweder sind die dann eben auch verkleidet mit Perücke, haben dann irgendeinen Abkürzungsnamen beispielsweise. Das ist auch ein Unterschied zu anderen Ländern. Also es gibt Rechtskulturen in Europa, wo Spitzel durchaus vor Gericht auftreten unter ihrem Klarnamen. Also natürlich dann nicht mehr, wenn sie dann quasi verdeckt ermitteln, sondern eben zum Abschluss der Ermittlungen. Aber in Deutschland beispielsweise ist das so das höchste Gut. Und das sind die Sachen, die einem dann in so einer Art Grundausbildung beigebracht werden. Und dann gibt es so eine Phase, wenn dann tatsächlich ein Einsatz ansteht, wie die dann eben so langsam darauf vorbereitet werden. Also, ne, wo die dann viele Briefings kriegen beispielsweise, wo die dann so langsam in der Szene angesiedelt werden, Veranstaltungen besuchen. So bevor dann der eigentliche Einsatz losgeht. Also nach dem, was ich so rekonstruieren kann, ist diese, weiß ich nicht, wie man das nennen soll, Eingewöhnungsphase vielleicht, einige Monate, vielleicht ein halbes Jahr oder sowas, bevor dann der eigentliche Einsatz losgeht. Also so ein Einsatz muss auf jeden Fall angeordnet werden. Also sicherlich von einem Richter, also das LKA kann das nicht ohne weiteres entscheiden oder das BKA oder also im Falle der Iris Plate war es ja zum Beispiel so, dass sie anfangs von der Generalbundesanwaltschaft eingesetzt gewesen ist und dann quasi fürs LKA weitergearbeitet hat, fürs LKA Hamburg beispielsweise. Und da ist auch der interessante Fall, dass sie zuerst tatsächlich als verdeckte Ermittlerin unterwegs gewesen ist und dann als Beamtin für die Lageeinschätzung. Das ist so ein Ausdruck, den die Hamburger Polizei benutzt. Also im Prinzip so eine Art Szenebeobachtung. Also die hat nicht an einem konkreten Fall rumermittelt, sondern die sollte eben gucken, was geht da, worauf bereiten die sich vor, welche Gruppen sind gefährlich, welche Veranstaltungen ziehen besondere Aufmerksamkeit in der linken Szene auf sich, also um die Polizei im Prinzip dazu frühzeitig zu informieren. Interessant ist, dass als verdeckte Ermittlerin hat sie halt die Kompetenzen gehabt, beispielsweise auch private Wohnungen zu betreten. Während als Beamtin für die Lageeinschätzung durfte sie das nicht, hat sie aber gemacht. Und also hat sozusagen auch diesen, also sich in diesem Graubereich bewegt, ne? Also war sie jetzt in dem Moment verdeckte Ermittlerin oder war sie in dem Moment Beamtin für die Lageeinschätzung? Das ist im Nachhinein auch rausgekommen, dass sie an verschiedenen Stellen auch ihre Kompetenzen übertreten hat. Und wie das genau zustande kommt, also ne, wer jetzt entscheidet, in welchen Fällen verdeckte Ermittler eingesetzt werden, kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich würde mal vermuten, dass auch jetzt zum G20 sicherlich die Polizei erwägt, verdeckte Ermittler einzusetzen. Das ist natürlich eine ganz interessante Sache, weil ja eben in Hamburg jetzt 3 aufgeflogen sind. Und der Senat sich das natürlich reiflich überlegen muss, ne? Also jetzt quasi wieder mit sowas zu reagieren. Und die Szene ist natürlich auch sicherlich auf der Lauer. Was ganz ulkig war nach den Enttarnungen, hat dann eine Hamburger Zeitung, ich weiß nicht, ob sie Morgenpost gewesen ist, auch gesagt, die Szene verfügt über eine Art Matrix, mit der sie die verdeckten Ermittler enttarnt. Ich denke, so ein Handbuch gibt es nicht oder so eine Schablone, wie die enttarnt werden. Aber ja, also das Risiko ist in Hamburg zumindest offensichtlich im Moment ziemlich groß. Und wie war das bei Mark Kennedy? Wer war zuständig für Mark Kennedy? Wann Mark Kennedy hat nach Deutschland gekommen und mich ausspioniert, das war nicht eine Entscheidung getroffen, nur von Mark Kennedy, der Spitzel. Aber sein Chefs eher. Und wer hat gesagt, Mark Kennedy und andere Spitzen, die darf intime Beziehungen haben? Ich will das wissen. Und Mark Kennedy hat gesagt, dass seine Recherche und so hat auf der Schreibtisch von Tony Blair gelandet in 2005. Dass der hat ganz gut Arbeit geleistet und ich wollte das wissen. Okay, hat Tony Blair was zu tun? Dieses Verbrechungen. Wie wir schon gehört haben, war Kennedy grenzüberschreitend nicht nur in England, sondern auch in Deutschland, Irland, Island und den USA im Einsatz. Auch von anderen Geheimpolizistinnen, beispielsweise aus Hamburg oder Tschechien, ist der Einsatz in anderen Ländern bekannt. Doch wie funktioniert die internationale Polizeizusammenarbeit auf dieser Ebene? Matthias erklärt anschaulich. Naja, und wenn dann so Einsätze angebahnt werden, grenzüberschreitend, wird das wahrscheinlich viel im informellen Bereich passieren. Also sprich, man kennt sich ja sowieso, also die Dienststellenleiter treffen sich. Es gibt auf europäischer Ebene so eine Arbeitsgruppe zu verdeckten Ermittlern, Ermittlerinnen, Ermittlern. Da kommen aber eben nicht die VEs selber, sondern da kommen eben die Führerinnen und Führer, Handler heißt es auf Englisch. Also quasi die Vorgesetzten, die für solche Abteilungen zuständig sind und tauschen sich aus. Die tauschen sich nicht aus, um jetzt quasi konkrete Einsätze zu verabreden, sondern die stellen sich gegenseitig spektakuläre Fälle vor. Das können Enttarnungen sein, das können auch erfolgreiche Ermittlungen sein. Da werden Sachen beraten, Probleme beraten. Also beispielsweise ein großes Problem, vor dem auch die Polizei steht, sind die ganzen biometrischen Methoden in Personalausweisen. Immer mehr automatisierte Kontrollen an Grenzen, wo Ausweise ausgelesen werden, man dann seinen Fingerabdruck hinterlässt und dann wird geguckt, wer ist die Person. Und wenn das ein Spitzel macht, dann hat der Computer natürlich die echte Identität auf dem Server liegen. Und plötzlich soll zu diesem Fingerabdruck aber eine andere Person passen, also eine Fake-Identität. Und da muss natürlich vorher die Grenzkontrollstelle unterrichtet werden darüber. Also das sind alles so Problemchen, die sich in solchen Geschichten ergeben. Auch der Fall Mark Kennedy zum Beispiel wurde in dieser Arbeitsgruppe vorgestellt als quasi Problem, nachdem er aufgeflogen war. Genauso eine Arbeitsgruppe gibt es nochmal auf internationaler Ebene. Also bei der europäischen ist es so, dass da zum Beispiel auch die Türkei dabei ist oder Russland. Bei der, oder Israel auch, bei der internationalen Arbeitsgruppe sind dann auch die USA dabei, Australien beispielsweise. Und ich sag mal, der Zweck ist ungefähr gleich, also dass es einen Austausch gibt. Und über diese Kanäle, ne, man lernt sich kennen, ist ja wie bei uns auch auf Konferenzen, man sieht endlich mal Gesichter, man tauscht E-Mail-Adressen aus und wenn es dann mal tatsächlich einen Einsatz gibt, dann kann man sich auch anrufen. Also ich denke, so auf dieser Ebene passiert das und so muss das zum Beispiel auch mit McKennedy irgendwie gewesen sein, wo die britische Polizei gesagt hat, 2004, 2005, wir haben hier jemand in der globalisierungskritischen Szene. Hier in Großbritannien startet gerade sowas wie eine Klimabewegung, die sehr radikal gewesen ist ab 2005 in Großbritannien. Da ist er drin. Die machen jetzt internationale Camps. Ne? Zum Beispiel in Island gab es ein großes Klimacamp, wo Kennedy dann auch gewesen ist. Also wer Interesse hat, da in diesem Bereich zu ermitteln, der ist grenzüberschreitend vernetzt, meldet euch bei uns, so ungefähr. Und dann haben die deutschen Behörden anscheinend gesagt, ja, kommt doch mal vorbei. Heiligendamm, G8-Gipfel, da bräuchten wir jemand von außen, der sozusagen diese internationalen Zusammenhänge in den Blick nimmt, weil das war ja eine große Geschichte damals bei Heiligendamm, dass die Mobilisierung eben europäisch und teilweise sogar weltweit gewesen ist. Also dass es ja auch Mobilisierungsveranstaltungen außerhalb von Europa gegeben hat und also zu erwarten war, dass eben Leute von allen möglichen Ländern kommen. Für uns stellt sich noch die Frage, wie man am besten mit Spitzeln und Undercover Cops umgeht. Dazu lassen wir zuerst Kate Wilson zu Wort kommen. Sie war jahrelang mit McKennedy zusammen und erzählt von ihren Erfahrungen. Als sie Ende 2015 in Berlin war, haben wir einen ihrer Vorträge aufgezeichnet, aus dem folgender Bericht stammt. Und wir konnten einige Muster darin ausmachen, von denen wir annehmen, dass sie Teil der Ausbildung sind, zur emotionalen und psychologischen Manipulation von Leuten, mit dem Ziel, in deren Lebenszusammenhänge reinzukommen. Und ich denke, das ist von Bedeutung. Denn bevor ich wusste, dass Mark ein Polizist ist, war ich schon viele Jahre in politischen Zusammenhängen unterwegs. Und es gab schon früher Leute, die annahmen, es gebe Spitzel in der Bewegung. Dieser Begriff war mir jetzt nicht neu. Aber irgendwie nehmen Leute immer an, dass die Spitzel die Leute sind, die etwas komisch wirken, keine Freunde haben, in deren Beisein du dich nicht wohlfühlst und du dich fragst, warum sie überhaupt zu den Treffen kommen. Tatsächlich waren aber alle Polizistinnen, nach meinem Wissensstand, die enttarnt wurden, sehr charismatisch und hatten sehr viele enge Freundinnen in der Bewegung. Ich denke, wir waren sehr naiv, nicht zu erkennen, dass sie psychologisch dazu ausgebildet sind, Leute zu spiegeln. Auch Matthias und Jason haben wir nach ihren Meinungen gefragt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auf die persönliche Ebene zu denken über so Paranoia, weil das ist auch ein Ziel von der Polizei, die will, dass Aktivisten sind paranoid und dann nicht mehr aktiv sind. Ich will und wir sollen, ich glaube, versuchen, Langzeitaktivisten zu bleiben und zu sein. Nicht nur, wann wir sind 20, 25, weil das, ich finde ganz schade, ich bin jetzt 48 und wenn ich gehe nach einem aktivistischen Termin, fast alle sind 20 was oder vielleicht 30 und mit 40, 50 Leute schon hören auf, aktiv zu sein. Und das kann sein, weil jemand wollte einen ersten Job oder Karriere machen oder eine Wohnung kaufen oder ein Kind kriegen, dann haben die keine mehr Zeit. Aber auch teils, ich glaube, das ist, weil Leute sind paranoid oder so. Und wir sollen auf die persönliche Ebene, so ich glaube, denken, wie kann ich Aktivist sein, wie kann ich ganz aktiv bleiben? Und Leute muss persönlich aktiv sein in eine Richtung, wo die sind nicht paranoid. Und da gibt es so viele Formen von Aktivismus. Man kann auch Küche für alle machen, für Leute kochen einfach, da ist keine Gefahr, das ist alles legal, Leute müssen nicht überhaupt paranoid sein. Und das würde ich mich wünschen, dass Aktivisten würde wirklich einen Langzeitplan machen, wenn die sind Teenager oder in den 20 denken, wie kann ich das lebenslang machen. Ich glaube nicht, dass es irgendwie eine Schablone gibt, wie man die Leute erkennen kann. Also klar gibt es so Sachen wie, hat keine gefestigte politische Haltung, hält sich in Demonstrationen zurück, steht vielleicht eher manchmal in der hintersten Reihe und guckt, was die anderen machen, aber initiiert vielleicht gerne Sachen oder sowas. Aber ich meine, auf wie viele Dutzend Leute in unserem Bekanntenkreis trifft das zu? Und wenn Leute, sage ich mal, eher schüchtern sind oder sich eher auffällig verhalten oder wenn sie eben nicht in abgewetzten Szeneklamotten rumlaufen, sondern in Büroklamotten, weil sie vielleicht auch einen Bürojob haben oder sowas, finde ich es eigentlich fatal, das sozusagen als so Handreichung für den Verdacht so zusammenzusuchen. Also ich tue mir sehr schwer damit, ja, sage ich mal, Faktoren zu finden, zu sagen, wo man das jetzt erkennen könnte. Eine Sache ist natürlich, wenn Leute viel unterwegs sind. Das hat immer zu den Legenden gehört, ist ja auch klar. Also wenn die Leute im Einsatz sind, müssen sie auch mal Urlaub machen. Und wer also quasi regelmäßig wochenlang weg ist und dann sagt, ich war bei meiner kranken Oma oder ich war im Ausland Drogen verkaufen oder sowas, um mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das hat ja mal Kennedy gemacht, der gesagt hat, also sein früheres Leben sei Drogendealer gewesen. Deswegen hätte er auch so viel Geld beispielsweise. Das ist auch so ein Punkt bei Mark Kennedy gewesen, der also super viel Geld verdient hat, also als als Polizist sozusagen mit etlichen Zulagen und natürlich Lust hatte, das Geld auch auszugeben. Und er wollte quasi das auch ausgeben während seiner Zeit, also während seiner Arbeitszeit, wenn man so will. Und er hatte immer die neueste, er hatte ein Auto, er hatte die neuesten Gadgets, war einer der ersten, die damals so einen Wi-Fi-Stick haben. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber früher war das ja mit USB-Sticks, den er dann natürlich auch gerne verliehen hat, beispielsweise. So, also ich sag mal, die so eine häufige regelmäßige Abwesenheit ist sicherlich ein Faktor, der neugierig machen sollte. Und viel mehr kann ich aber eigentlich auch nicht sagen. Und ich stehe eher auf dem Standpunkt zu sagen, so man muss lernen, es auszuhalten, so einen Verdacht auszusprechen. Das betrifft beide Seiten. Das betrifft diejenigen, die den Verdacht haben, den Verdacht auszusprechen. Und das betrifft aber auch, dass man es aushalten muss, angesprochen zu werden. Also, dass man halt einfach auch kooperiert, ne? Und dann sagt, ja, ey, klar, ich zeig dir meine Kontoauszüge. Ja, Logo, komm mal mit mir nach Hause. Also, es hat keinen Grund, dass ich nie jemand mit mir zu mir nach Hause nehme. Und wenn der Verdacht bleibt, gibt es dann ja auch Methoden, rauszufinden, ob die Legende der Person stimmt, bis hin zum, ich guck mir die Fotos in dem Abiturheftchen an oder sowas, welcher Name da drunter steht unter meinem Klassenfoto beispielsweise oder so. Also da gibt's ja so, ich sag mal, relativ unwiderlegbare oder schwer zu fälschende Merkmale, bis hin zu auch das Elternhaus zu besuchen, wobei das natürlich auch schon Fälle gegeben hat, wo die Eltern dann eingeweiht waren und mitgespielt haben oder Fake-Eltern gezeigt wurden. Beispielsweise, aber trotzdem, ich würde sagen, dass es auf jeden Fall Möglichkeiten gibt, so eine Legende auch zu überprüfen, wenn die Leute mitmachen. Und eigentlich ist es ja auch nicht so schlimm. Ich finde es eigentlich besser, damit offen umzugehen. Das ist viel schwerer, aber es ist auf jeden Fall besser, damit offen umzugehen, als jemand quasi so schleichend durch ein Gerücht in der Szene auch zu vernichten, auf eine Weise. Wie es aussieht, sind der Umgang und der Schutz vor Spitzeln ein sehr schwieriges Thema. Wir halten es so lange mit gegenseitiger Offenheit und Transparenz innerhalb der Gruppe. Denn nur wer seine MitstreiterInnen und ihre Vergangenheit gut kennt, kann sich sicher sein, nicht doch einem Spitzel auf den Leim gegangen zu sein. Außerdem kann die linke Szene nun auch mit Stolz behaupten, PolizistInnen zum Desertieren gebracht zu haben. Einige der aufgeflogenen Spitzel scheinen immerhin so großen Gefallen an uns gefunden zu haben, dass sie ihren Job hingeschmissen haben. Knast. Komm zu den Autonomen, sonst verpasst du was. Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Hallo und willkommen bei Wo herrscht Anarchie? Dieses Mal ein kürzeres Segment als sonst in unserer allmonatlichen Suche nach dem Herrschen der Anarchie in der Presse. Vielleicht weihnachtet es gerade so heftig, dass sich die Anarchie ein wenig zurückhält? Wer weiß. Los geht's, wie soll's dieser Tage anders sein, mit Donald Trump. Dass dieser waschechte Anarcho-Allüren hat, stellte erst jüngst Spiegel Online fest. Unter dem Titel Trumps Anarcho-Strategie weiß Fight Medic darüber zu berichten, um was es Trump geht. Zitat: Mit atemberaubender Geschwindigkeit zerstört Donald Trump alte Gewissheiten und greift die westliche Ordnung an. Naja, damit können wir uns sicherlich erstmal anfreunden. Weiter heißt es dann tatsächlich: Wer glaubt, der Republikaner fahre damit an die Wand, hat aus dem Wahlkampf nichts gelernt. Und auch das stimmt. Denn wer glaubt, dass Leute mit einer Anarcho-Strategie gegen die Wand fahren könnten, der irrt sowieso. Mit der Anarcho-Strategie geht's nämlich durch die Wand. Zum Beispiel heraus aus dem Gefängnis, aus dem System der Grenzen, aus Genderschubladen. Um Anarchie, von der wir noch nichts wussten, geht's auch in einem Artikel in der Neuen Züricher Zeitung. In dem Gespräch mit einem Musiker geht es um Zürich, aber auch um Alternativen zu dieser Stadt. In Berlin, wo ich oft bin, sind die Orte, wo sich die Leute treffen, viel zugänglicher. Oder in Paris wohnen viele Leute, die sich die Stadt eigentlich nicht leisten können. Schließlich kommt die Person jedoch zum Punkt und offenbart uns: In Palermo, wo ich auch länger gewohnt habe und immer wieder bin, herrscht die totale Anarchie. Wow, nicht schlecht. Ich meine, wir hatten schon von Anarchie in Italien gehört. Aber eher in Reggio Emilia, in Val di Susa. Aber Palermo? Andiamo Palermo! Die Stuttgarter Zeitung widmet sich dem Thema der Kommunalpolitik und wirft einen Blick auf die Situation in Stuttgart-Birkach. Bei einer Einwohnerversammlung kommt es schließlich raus. Dort herrscht Anarchie, so ein Einwohner, der sich zu Wort meldet. Aber was meint er damit? Die Stuttgarter Zeitung beschreibt das so. In der alten Dorfstraße seien Bürger freiwild. Zugegebenermaßen klingt das etwas schräg, aber da uns die Zeitung ja kaum auf die falsche Fährte locken will, interpretieren wir ihren Satz einfach so, dass in der alten Dorfstraße die Bürgis ungehemmt von Aktivistinnen mit Politbroschüren und Flugis angesprochen werden. Kein Wunder, dass sie sich etwas pikiert fühlen. Schwaben eben. In den aktuellen Zeiten des Rechtsrucks, welcher an vielen Orten der Welt zu beobachten ist, werden alternative, radikale und unabhängige Nachrichtenquellen immer wichtiger. Daher möchten wir euch diesmal auf die Internetseite It's Going Down hinweisen. Diese fokussiert sich zwar thematisch auf den nordamerikanischen Kontinent, also Mexiko, USA und Kanada, doch bekanntlich ist das, was dort so passiert, für das, was hier so passiert, nicht nur relevant, sondern das, was die Bewegungen dort so machen, ist auch interessant. It's Going Down ist unkommerziell und wird von einem Netzwerk von Aktivistinnen aus dem antiautoritären Spektrum betrieben und ist dabei offen für externe Inhalte. So ein bisschen wie links unten bei uns. Es gibt neben monatlichen News-Zusammenfassungen den Podcast IGD Cast sowie zurzeit spezielle Kategorieseiten zu den Themen Trump-Regierung, Strategien militanten Widerstands sowie zu den Kämpfen in Mexiko. Für uns eine verlässliche Quelle für alles, was da drüben auf der großen Schildkröte so passiert, die wir euch hiermit gerne ans Herz legen. itsgoingdown.org. So, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Wir freuen uns, dass ihr dabei geblieben seid. Und haben noch ein paar Infos für euch. Ja, eingangs hatten wir ja schon von unserem Soli-Party-Programm für den Januar geschwärmt. Was haben wir denn da so auf dem Zettel? So, zuallererst haben wir am 16.01. ein Event in der Duschbar in New York in Britannien. Nach der leckeren Fokü wollen wir euch da exklusives Videomaterial zeigen. Und zwar von einer brandaktuellen Videodoku-Reihe namens No Borders, Social Struggles in the USA. Und wir sind besonders glücklich darüber, dass einer der Regisseure auch dabei sein kann, aus Chile. Alles Weitere erfahrt ihr auch auf unserem Blog. Wow, und dann sehe ich da Squatting the Waves. Das ist unsere Soli-Party im Syndikat. Werden wir um 20 Uhr mit einem Input-Vortrag aus Griechenland beginnen und dann ab 22 Uhr in ein illustres Abendprogramm starten. Zunächst mit Live-Acts wie Conny Kleinkunst-Punk, kennt ihr vielleicht? Und Torkel T, Hip-Hop aus Berlin. Und danach werden sich verschiedene DJs um eure audiovisuellen Bedürfnisse bemühen und dann werden wir zusammen feiern können bis in die frühen Morgenstunden. Also, die Videosession ist am 16. Januar in New York, in Britannien und die Soli-Party ist am 21. Januar, Samstag, im Syndikat in Neukölln. Ihr seid herzlich eingeladen und ansonsten, wenn ihr noch Kommentare habt, schreibt uns an aradio-berlin@riser.net oder geht auf unseren Blog aradio.blogsport.de oder folgt uns auf Twitter unter @aradio_berlin. Und bis zum nächsten Mal.